Der Menschenjäger. Anfang 1895 drückte Teddy Roosevelt, der nichts mit sich anzufangen wusste, nachdem seine Frau ihm untersagt hatte, als Bürgermeister von New York zu kandidieren, sich in seinem Anwesen Sagamore Hill in Cove-Neck, Long Island herum. Er war deprimiert und mürrisch, glaubte, die eine goldene Gelegenheit verpasst zu haben. Eines Nachmittags schlug er einen Fotoband des Sozialreformers Jacob Rees auf. Das Buch hieß »Wie die andere Hälfte lebt«, Studien zu den Liegenschaften von New York und offenbarte das im Schatten des neuen Manhattan entstandene Elend. Rees' Themen waren Armut, Hoffnungslosigkeit und Alkoholsucht. Das vor kurzem entwickelte Blitzlicht erlaubte ihm, aus den Mietskasernen der Mulberry Street und anderer Viertel von Lower Manhattan Aufnahmen barfüßiger Kinder mitzubringen, die auf Gitterrosten schliefen, und von Männern und Frauen, die in winzige Zimmer gepfercht waren, wie rußgeschwärzte Kaninchen. Roosevelt war von den Bildern ebenso schockiert wie viele andere Mitglieder der New Yorker Oberschicht, die kaum je einen Fuß südlich der 14th Street setzten, der Trennlinie zwischen dem sich modernisierenden New York und der Welt der Einwanderer. Teddy schritt zur Tat. »Keiner half je so viel wie er«, erinnerte sich Rees. 2 Jahre lang waren wir Brüder in der Mulberry Street. Roosevelt übernahm den Vorsitz des New York Board of Police Commissioners und machte sich daran, das für seine Korruptheit berüchtigte NYPD zu reformieren. Sing, himmlische Muse, den tristen Trübsinn unserer Polizisten, frohlockte die New York World, das Flaggschiff von Joseph Pulitzers Zeitungsimperium. Wir haben einen richtigen Commissioner. Sein Name ist Theodore Roosevelt. Seine Zähne sind weiß und fast so groß wie die eines jungen Hengstes. Sie scheinen zu sagen, sei ehrlich zu deinem Commissioner, sonst beißt er dir den Kopf ab. Roosevelt stellte Polizisten nach Eignung ein, statt nach Parteibuch, installierte Telefone in den Polizeirevieren, ordnete jährliche Fitnesstests und Waffenprüfungen an und ging zu Fuß von Wache zu Wache, um sich zu vergewissern, dass seine Leute ihre Pflichten ernst nahmen. Detectives wurden versetzt oder sogar gefeuert. Das sorgte für freie Stellen, und Roosevelt, der wusste, dass die Einwandererkolonien polizeilicher Aufsicht bedurften, machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Italiener. Er fand Joseph Petrosino. Am 20. Juli 1895, nach nur 2 Jahren als Polizist, wurde dieser der erste italienische Detective Sergeant des Landes. Roosevelt zu begegnen war, als träte man einem Fürsten gegenüber. Doch die beiden Männer, die sich in ihrer verbissenen Hartnäckigkeit so ähnelten, wurden so etwas wie Freunde. Angst war ihm ein Fremdwort, sollte Roosevelt später über Petrosino sagen, und hätte damit ebenso gut sich selbst beschreiben können.